Wir könnten mal kurz den Fokus darauf richten, dass wir in unserer deutschen Wirtschaft eigentlich sehr wohl solche Innovationen, solche neuen Geister, diesen neuen Spirit brauchen und da vielleicht mal dazu aufrufen können, dass mehr auf dem Executive Level sich öffnen gegenüber Dritten und solche Sachen eher als Chance begreifen. Ein Growth Mindset sollte sich da mal ein bisschen verbreiten und weniger ein Fixed Mindset. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Heute hat Jan einen Gründer zu Gast, der uns einen der kreativsten Bewerbungsbriefe geschickt hat, die wir je bekommen haben, inklusive Kaffeefilter. Carsten Detzer will nämlich den Filterkaffee revolutionieren. Seine Idee? Aromatisierte Filter, die jedem normalen Kaffeefilter einen besonderen Geschmack verleihen können. Klingt erstmal simpel, aber dahinter steckt ein riesiger Markt. Denn über 55% aller Deutschen trinken Filterkaffee. Das Spannende ist aber, wie Carsten sein Startup finanzieren will. Er hat eine ziemlich clevere Interpretation des neuen Wachstumschancengesetzes entwickelt und erklärt uns, wie GründerInnen damit ganz neue Finanzierungsmöglichkeiten bekommen könnten. Ob seine Interpretation stimmt, das schaut er sich mit Jan gemeinsam an. Jan hat dazu im Nachgang die Meinung seines Steuerberaters eingeholt. Die Einschätzung findet ihr in den Shownotes. Außerdem spricht Jan mit Carsten darüber, wie man als EinzelkämpferIn an die richtigen EntscheiderInnen in großen Unternehmen rankommt und was es braucht, damit innovative Ideen eine Chance bekommen. Also, macht euch eine Tasse Kaffee und hört rein in diese spannende Folge Ideencouch. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Und schreibt uns auch gern eure Gedanken zu dieser Folge in die Kommentare. Carsten Detzer, willkommen auf der Ideencouch. Hallo Jan, danke, dass ich da sein darf. Ja, spannende Idee. Ich erzähle den Hörern mal eben, wie wir zueinander gekommen sind. Ich habe irgendwann Post bekommen, ist schon ein paar Monate her. Sehr spannendes Briefpapier, Absender Johann von Danza. Ich glaube, das ist dein Künstlername. Und in der Beilage waren Kaffeefilter. Und ich wurde dann ja so angesprochen, dass man merkte, der Absender hat sich wirklich Gedanken gemacht, hat gut recherchiert, wusste einiges über mich, hat sehr gezielt irgendwie mich angesprochen und gefragt. Und es ging dann ziemlich schnell in dem Brief um das Wachstumschancengesetz. Und da habe ich gedacht so, boah, das ist interessant. Den will ich mal kennenlernen. Und dann haben wir so ein bisschen ge-emailt und jetzt lernen wir uns kennen. Ja, genau. Du hast netterweise dann dein Geschäftsmodell ausgefüllt. Und zwar geht es um das Thema Aromafilter. Vielleicht kannst du mal einfach anfangen und sagen, so, was für Nutzen du kreieren willst mit dem Thema Aromafilter. Ja, der Nutzen ist, dass Filterkaffee wieder gut schmeckt. Wir alle wissen ja, dass der Filterkaffee eher langweilig ist und langweilig schmeckt. Vor allem im Gegensatz zu so tollen Produkten wie Starbucks oder Nespresso-Kapseln. Und den Filterkaffee wieder cool machen, das mache ich, indem ich aromatisiertes Filterpapier verkaufe. Dann schmeckt der Kaffee nach Vanille, Karamell, Schokolade oder jeder sonstigen Geschmacksrichtung. Genau, also so Aroma beizusetzen ist ja tatsächlich nicht nur im Kaffeebereich, ne, riesengroß geworden. Es gibt es ja für fast alles. Wasser, ich habe schon mit 15 auch Aromatee getrunken. Wie hießen die Dinger? Johannisbeertee und sowas. Also ist ein Riesentrend und du bringst ihn jetzt quasi in einen Markt, nämlich Filterkaffee, und hat es auch geschrieben, vielleicht kannst du das nochmal zitieren, wie riesig das noch ist. Also wie viele Menschen haben noch Filterkaffeemaschinen zu Hause, wie viele Kaffeefilter werden verkauft. Erzähl doch mal, wie groß der Markt ist. Tatsächlich, der Filterkaffeemarkt ist extrem groß. 55-60% aller Kaffeetrinker in Deutschland trinken Filterkaffee. Zum Vergleich, Kapseln ca. 15%, Pads 17%, Vollautomaten 8%. Also ist auch der mit Abstand größte Markt. Und auch weltweit wenn man sich den Westen anschaut, westliches Europa, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, dort haben wir überall über 50% Filterkaffeetrinker. Und dann dieser Aspekt mit dem Aroma, das ist bei allen anderen Kaffeeprodukten, sowohl im Regal, im Einzelhandel, wie auch im Out-of-Home-Bereich, also Starbucks oder McDonald's-Kaffee oder so, dort haben wir überall ca. 25% der Produkte, die mit Aroma angereichert sind. Und ja, das bringen wir jetzt eben auch für den Filterkaffee. Und was vielleicht noch ein Satz hinterher, was ich besonders geschickt finde, ist, dass wir gewissermaßen Medium sind. Also das Medium, das macht der systemische Ansatz bei dem Produkt, weil eben das System Filterkaffeemaschine bereits so breit vorhanden ist. Und auch der Konsument seine First Choice mit seinem Lieblingskaffeemarke behält. Und wir eigentlich plus anbieten, hier kannst du ein alternatives Filterprodukt, das meistens auch so ein No-Name, relativ glanzlos war. Da kannst du jetzt eine Marke kaufen, die dir hier das Geschmackserlebnis verbessert. Okay, verstehe. Also du brauchst nicht eine neue Maschine dir zulegen. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Kapseln und so. Da muss man in eine ganz neue Welt einsteigen, die auch sehr schnell teuer ist. Ne? Also während ein Kilo Kaffee, damit kann man ja ein paar hundert Tassen Kaffee machen für 4, 5, 6, 7, 8 Euro. Ist ja, wenn man in diese Kapselwelt einsteigt, das ist ja das Zehnfache, 20-fache, 30-fache. Genau, das Evangelisieren fällt weg. Verstehe ich. Wer sind deine Zielkunden? Mit wem willst du Geschäfte machen? Ja, ich habe das weltweit patentiert und ich möchte weltweit Lizenzpartner finden, die dann in ihren jeweiligen Märkten aktiv den Markt steuern. Also das können Kaffeeunternehmen sein, das können Papierhersteller, Filterpapierhersteller sein. Das können auch Handelsunternehmen sein, die vielleicht eine Einzelhandelskette haben in einem Markt. Das können auch Marken sein, ja. Und dann einzelne Märkte verkaufen, Schweden verkaufen, USA verkaufen, Japan verkaufen. Verstanden. Und noch hast du aber solche Partner nicht, ne? Noch hast du das Patent und du hast das, was du mir zugeschickt hast, die aromatisierten Filter, wie hast du die hergestellt? Ja, diese Prototypen, die sind hier in Bayreuth bei mir manuell hergestellt, also als Manufaktur im Moment noch. Und ich habe jetzt mehrere Tests gemacht, auch in Deutschland, dann eben auch in Großbritannien habe ich einen größeren Kunden, der den Markt Großbritannien übernimmt. Der testet das jetzt auch gerade. In der Schweiz spreche ich gerade mit jemandem für den Schweizer Markt, der überaus interessant ist. Und letztlich geht es bei mir jetzt dann darum, von der Manufakturfertigung zu einer maschinellen, teilautomatischen Fertigung überzugehen, um diese großen Kapazitäten, die benötigt werden. Es handelt sich ja um ein Konsumgut, das also schnell drehend im Einzelhandel gehandelt wird. Und um diese großen Herstellkapazitäten nachzukommen, um diesen Maschinenpark darzustellen. Mhm. Und genau, lass uns da mal in die Kernaktivität von dir gehen, in die Produktion. Also hast du geschrieben, Bereitstellung des Konzepts, Erbringung von MVP, also Minimum Viable Product, das wäre jetzt quasi ja die Manufaktur, ne? Dass du irgendwie erstmal Testfilter, damit die Leute sich eine Vorstellung haben, das mal ausprobieren können, mal trinken können. Proof of Technology, Proof of Concept, so. Das ist das, wo du dich siehst. Und dann verstehe ich dich jetzt richtig, übernehmen Schlüsselpartner, die industrielle Herstellung machen von Aroma und Papier. So schreibst du es hier. Die an Vermarktung ihrer Güter durch die Darreichungsform des Aromafilter interessiert sind. Also es könnten Kaffeemaschinenhersteller, Kaffeehersteller, ne, also in jedem Supermarkt ist so ein Chibo oder Edusche oder so Regal, wo man den Kaffee sich selber mahlen kann und wo die dann ja sehr viele Produkte drumherum oder gar nicht mehr drumherum, Gartenhandschuhe, frag mich nicht, haben. Und da könnte man sich das ja auch vorstellen, dass die dann enger an ihrem eigenen Produkt versuchen, was zu werden. Genau, das ist im Endeffekt eine Herangehensweise als Co-Creation. Und das kann unterschiedlichst aussehen. Das kann also auch das Branding dann von der jeweiligen Kaffeemarke sein oder von der papierherstellenden Marke sein oder von dem Händler. Ja, es gibt ja auch Einzelhändler, die dann Eigenmarken haben. Und der Punkt ist aber, Jan, dass die Kapazitäten, die du benötigst, so groß sind, um so einen Markt abzudecken. Also in Deutschland werden 350 Millionen Packungen Kaffeefilter verkauft pro Jahr. Kaffeefilterpackungen mit 100 Stück drin. Und selbst wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden davon bloß 1% oder 10% abdecken wollen, dann sind wir schon bei großen Auslastungen von größeren Herstellanlagen. Und wenn man das jetzt weltweit anwendet, mit den Ländern, die ich genannt habe, dann ist das nur sehr schwer abzubilden, wenn man das in-house machen möchte und so wachsen möchte. Und deswegen gehe ich an Dritte. Ja, absolut richtig. Alles andere hätte ich dir jetzt auch, also das B2C zu machen, hätte ich irgendwie, glaube ich, ein Fragezeichen dann gemacht. Finde ich genau richtig so. Nimm uns noch mal kurz mit, was müsste denn jetzt so ein Hersteller von Kaffeefiltern, also wie funktioniert dein Verfahren? Wird das aufgedampft oder wenn wir jetzt mal als Maschinenbauer da dran denken, was muss denn da passieren? Ist das eine Sprunginvestition? Braucht er eine ganz neue Anlage? Braucht er irgendwas hinter der Anlage? Genau, das ist eigentlich das sehr Schöne daran. Es handelt sich nicht um Maschinen, die besonders kompliziert wären, sondern es ist ein Standard. Es ist ein Standard-Maschinenpark, ein Full-Art-System. Das bedeutet, dass wir eine Papierrolle durch ein Wasserbad ziehen. Also das Papier wird imprägniert in einer Flüssigkeit, die kocht. Jetzt komme ich auch zu dem Patent. Patente sind ja öffentlich, kann ja sowieso jeder im Internet nachsehen. Von daher brauche ich es auch nicht geheim halten. Die Flüssigkeit besteht aus Süßstoff Saccharin und dem Aroma, das in Flüssigkeit, in Wasser zum Kochen gebracht wird. Und durch diesen Vorgang wird das Saccharin haftet an mit dem Aroma zusammen. Und wenn das dann das Papier durch die flüssige, durch diese kochende Flüssigkeit gezogen wird, dann haftet diese Substanz in dem Papier und kristallisiert dann beim Trocknungsprozess. So, dann ziehen wir das also durch ein Wasserbad. Danach wird es getrocknet, das Papier kommt ganz normal auf die Filtermaschine. Dort wird gefalzt, gestanzt, dann werden die Filter geformt. Und dann kommt eine Verpackungsmaschine, dann wird die Verpackung drumherum gelegt, verklebt und dann eben... Alles klar, verstanden. Okay. Das heißt, du brauchst jetzt jemanden, der dieses Wasserbad, Produktionseinheit da mit dran flanscht, der vielleicht davon zumindest mal ein Test-industrielles Wasserbad herstellt und mal eine größere Produktion wahrscheinlich. Muss man ja die Maschine danach nicht sauber machen. Das ist ja ein bisschen anders als bei der Papierherstellung. Da musst du ja quasi, wenn du eine ganz andere Sorte machst, musst du danach irgendwie erstmal die Maschine wieder leer laufen lassen. Hier geht es ja wahrscheinlich, dass du mal einfach mal eine Stunde das produzierst, nee, oder? Ja, und da bist du ein bisschen, muss ich dich abholen. Also das, was ich hier abbilden werde, ist auch den Maschinenpark als beispielhafte Demo-Version, in dem dann mehrere hunderttausend Packungen hergestellt werden. Aber das ist alles Verfahrenstechnologie, Standardverfahrenstechnologie. Und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte und so einen Markt bespielen möchte, dann wird hier ein Lizenzvertrag vereinbart, in dem das ganze Konzept, das Herstellkonzept eben Teil des Know-hows ist, das dann ausgetauscht wird mit dem jeweiligen Partner. Und der muss dann letztlich Meine Frage war nur... Der hat dann letztlich einen CAPEX und einen OPEX. Der hat eine Kostenstelle zur Anschaffung und Operational Costs. Und dann kann der gewissermaßen Kapazitäten herstellen und kann die in eigenem Namen vertreiben. Genau, verstanden. Also macht total Sinn. Ich will mich nur noch mal reindenken jetzt du suchst ja nach Partnern, ne? und hast ja noch keinen, der mit dir Filter herstellt. Und ich versuche mich jetzt in deren Stuhl zu stellen. Was bedeutet das jetzt? Muss ich jetzt meine Maschine umbauen oder ist das Standardtechnologie, die nur durch dein Patent in einer anderen Weise benutzt wird? Genau. Es ist verfahrenstechnologisch, ist das Standardtechnologie. Die müssen dann angeschafft werden. Und das Patent ist im Endeffekt bloß der Lizenzgeber, dass man das machen darf. Das ist letztlich bloß die Erlaubnis auf die Art und Weise, dass es eben dann das Geschäftsmodell für mein Unternehmen, dass ich diese Lizenzen herstelle oder Vertriebslizenzen dafür Partner suche. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt alle einigermaßen verstanden. Erzähl doch mal jetzt, was kann ich jetzt für dich tun? Wo könnten wir jetzt zusammen hier dran arbeiten? Und dann gehen wir gleich nochmal in dieses Wachstumschancengesetz rein. Aber vielleicht sagst du mal vorher, was jetzt so deine Anliegen sind. Ja, du mit deinem tollen Netzwerk und dem tollen Podcast hier, der eine ganz tolle Zielgruppe hat, die ich gerne erreichen möchte mit meinem Pitch hier, indem ich nämlich einen Partner finde, der mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hilft, die Chancen aus dem Wachstumschancengesetz umzulegen, dass ich diesen Maschinenpark bei mir hier in Bayreuth bauen kann und wir dann weltweit diese Lizenzen vertreiben können. Denn dieses Wachstumschancengesetz ist eine ganz tolle Sache, die ermöglicht es mir nämlich, Sicherheiten darzustellen als junger Entrepreneur, der normalerweise kein Vermögen dabei hat, dass er als Sicherheit einem Kapitalgeber zur Verfügung stellen kann. Dafür eignet sich nämlich dieses Wachstumschancengesetz. Genau, da müsst ihr jetzt mal reingehen. Also vielleicht, liebe Hörer, erinnert euch, Wachstumschancengesetz, glaube ich, schon Sommer 2023 von der Regierung bekannt gegeben. Dann unglaublich ewige Abstimmungen im Bundesrat. Vieles wurde abgemildert, schlechter gemacht, manches kam da hinzu. Und jetzt Anfang 2024, irgendwie Februar, März oder so, war es dann soweit. Der Bundesrat und Bundestag irgendwie haben das durchgebracht. Ist ein Gesetz, wo schon die Kurzfassung, ich habe es vor dem Podcast hier nochmal kurz durchgelesen, wir haben auf unserer Gründerplattform auch damals irgendwie das ausführlich behandelt, schon die Kurzfassungen sind so 30 verschiedene Absätze mit verschiedenen Verbesserungen, Veränderungen und so. Und Carsten redet jetzt über einen Teil davon, den er jetzt interessant interpretiert. Der Teil davon ist, glaube ich, einerseits Sonderabschreibungen. Ne? Also einzelne Unternehmer, hast du im Vorgespräch gesagt, auch Einzelunternehmer, also nicht Kapitalgesellschaften, Einzelunternehmer können eine negative Einkommenssteuer haben. Das gab es so nicht. Erzähl mal, wo du das drin abliest. Ja, danke. Danke, Jan, für die Einleitung. Es ist natürlich so, dass Gesetzestexte und die Interpretation daraus gar nicht so einfach sind. Das weißt du ja wahrscheinlich auch. So wie ich das jetzt verstehe, und so ist auch mein Antrag dort, und so habe ich es jetzt auch schon mit dem einen oder anderen besprochen. Es sieht so aus, als ob es tatsächlich so wäre. Und das finde ich sensationell. Da möchte ich auch an dieser Stelle ein großes Danke sagen an die FDP, an den Christian Lindner. Ich glaube, das ist seine Handschrift. Also das Gesetz hätte man auch Entrepreneur-Gesetz nennen können. Es ist gewissermaßen zugeschnitten für Entrepreneure, die wirklich etwas Neues machen. Denn das ist die erste wichtige Sache. Es muss neu sein. Neu ist nicht per se alles, was es noch nicht gibt. Ja, ein Fahrrad, das einen blauen Rahmen hat und bloß andere Fahrräder hätten noch keinen blauen Rahmen, ist noch nicht neu. Neu ist ja juristisch geregelt durch Schutzrechte und Patentrecht also. Und neu bedeutet, dass du ein patentfähig sein musst mit deinem Produkt. Und das bin ich. Mein Produkt ist neu, es hat ein Patent. Das ist gewissermaßen der erste Punkt. So, jetzt bin ich rumgelaufen in der Vergangenheit und hatte keine Sicherheiten. Und Investoren haben gesagt, nee, ohne Sicherheiten können wir es nicht machen. Ich brauche 1 Million Euro. Was passiert jetzt in dem Fall? Auch so jemand wie ich, der als Einzelunternehmer hier mit einem Patent dasteht, kann jetzt also Forschung und Entwicklungszulagen bekommen durch dieses Gesetz. Das war vorher mir versperrt. Das war vorher nur Hochschulen und Universitäts-Spin-offs genehmigt, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und das sind die ersten 333.000 Euro, also ein Drittel lässt sich etwa abdecken durch die Zulage des BSFZ. So, was passiert? Wir kaufen von der Million Euro einen Maschinenpark, sagen wir mal 600.000 Euro, und stellen Prototypen her, kaufen Material und haben noch Lohnkosten und Mietkosten und so. So, was mache ich? Ich schreibe den Maschinenpark ab. Dafür gibt es jetzt durch dieses Gesetz eine Sonderabschreiberegelung. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel diese 600.000 Euro aus dem Maschinenpark und die Materialkosten, die sind auch Scheinbestandteile von so einem Projekt, vielleicht 200.000 Euro, dann kann ich 800.000 Euro verkürzt innerhalb von 2 Jahren abschreiben. Ja, und da passiert Folgendes. In dem Worst-Case-Szenario, und ich würde Aromafilter herstellen hier und die würden sich nicht verkaufen, dann würde ich eine Steuererklärung am Jahresende abgeben und ich hätte die Maschinenpark vollständig abgeschrieben. Das heißt, in meiner Steuererklärung würde stehen eben minus 1 Million Euro oder minus 800.000 Euro. Und das würde dazu führen, dass ich eine negative Steuerlast hätte. Das heißt, in diesem Worst-Case-Szenario würde sogar das Finanzamt mir die Steuer zurückerstatten. Ja? Und der dritte Punkt ist, das wären also die zweiten 300.000 Euro, gewissermaßen das zweite Drittel. Und der dritte Punkt ist, dass der Maschinenpark ja tatsächlich noch da steht und einen Restwert hat. Der Realwert der Maschinen, die wir angeschafft haben für 600.000 Euro, ist eben auch noch 300.000 Euro. Und auf die Art und Weise kann ich also in Form eines Forschung- und Entwicklungsprojekts durch dieses Wachstumschancengesetz eine Sicherheit für einen Investor stellen. Und es ist das Ausfallrisiko, dass der Totalausfall des Kapitals dasteht, ist gewissermaßen getilgt. Okay, ja, also ich bin natürlich kein Steuerberater. Ne? Ich kann das einigermaßen nachvollziehen. Also es ist auch richtig, dass Forschungs- und Entwicklungszulagen ausgeweitet sind. Da gibt es ja jetzt auch jede Menge Fördermittel, Besorger, die rumlaufen in der Startup-Szene und den Leuten sagen, ihr könnt jetzt irgendwie Forschungszulagen bekommen. Da ist dann teilweise das Problem, dass sich das erst lohnt, wenn man relativ Großes macht. Mhm. Aber das wäre jetzt ja hier der Fall. So, ne? Das ist das Erste. Und die Sonderabschreibung und verkürzte Abschreibung ist auch richtig, habe ich auch so gefunden. Einzelunternehmen, negative Einkommensteuer, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil das haben wir jetzt ja eben erst besprochen. Ich weiß, dass bei der Forschungszulage es tatsächlich so ist, dass wenn du die einreichst, als zum Beispiel als Start-up und dann am nächsten Jahr gar keine Gewinne hast, dass dann tatsächlich du vom Finanzamt das, was dir anerkannt wird, zurückbekommst. Also da ist genau dieser Mechanismus, den du beschrieben hast, der Fall. Ob das jetzt auch bei Einzelunternehmen gelten wird, gucke ich mir nochmal genauer an. Aber auf jeden Fall ist es eine spannende Interpretation davon. Und ist auch richtig, finde ich, jetzt zumindest als BWLer gedacht, dass dann schreibst du das ab, kriegst das Geld wieder und hast dann danach den Maschinenpark. Und dass diese Werthältigkeit, ein abgeschriebener quasi Maschinenpark, der jetzt dann auch gar nicht mehr seine Abschreibung verdienen muss, in zukünftigen Wirtschaftlichkeitsberechnung ist eine Sicherheit. Also das kann ich nachvollziehen. Finde ich einen spannenden Gedanken. Und jetzt suchst du einen Partner, der das mit dir nutzt. Was muss der denn dann mitbringen? Also was ist denn auf dessen Seite notwendig? Genau. Also letztlich geht mir jetzt um die Zwischenfinanzierung von diesem Forschung- und Entwicklungsprojekt. Diese 2 Jahre mit diesem Wachstumschancengesetz. Dafür habe ich also einen Kapitalbedarf. Aber es geht auch darum, ich habe zurzeit noch ein internationales Patent laufen, einen PCT-Antrag. Und ich würde eigentlich gerne mit jemandem zusammenarbeiten aus dem Patentrecht. Also einem Patentanwalt auch um strategisch für die nächsten Jahre, wenn es dann darum geht, Lizenzen zu verkaufen. Eben diese patentrechtlichen Lizenzen weltweit möglichst mit einem internen Gesprächspartner abzuwickeln. Verstehe. Gut, okay. Also ich fasse nochmal zusammen. Du meinst, könnte man ja sicherlich dann auch nochmal mit dem Steuerberater prüfen lassen, für die ja alle gerade Neuland, dass das Geld, selbst wenn keiner die Filter haben will, erstmal zurückkommt über Sonderabschreibungen, über Forschung und Entwicklungszulagen. Aber du brauchst trotzdem natürlich jetzt erstmal diese Millionen, um diese Maschinenanlage in Auftrag zu geben und in Betrieb zu nehmen. Genau. Ne? Sonst gibt es auch nichts zurück, wenn man nicht erst investiert. Und dafür suchst du einen Partner. Und vielleicht können wir da ja mal reingehen und überlegen, beziehungsweise erzähl mal, wie du hast ja wahrscheinlich nicht nur mir so einen Brief geschrieben, sondern vielen anderen auch. Wie vielen hast du so einen Brief geschrieben? Wie stark war deine Recherche da? Hast du irgendwas zurückbekommen? Nimm uns mal mit, wie weit du bisher gekommen bist. Ja, also ehrlich gesagt habe ich nicht viele Briefe geschrieben. Dich habe ich angeschrieben wegen deinem Hintergrund von der Papierfabrik Feral, weil ich dachte, da könnten wir vielleicht zusammenkommen. Aber meine Aktion auf Partnersuche ist jetzt hier durch dieses Medium. Ansonsten würde ich das jetzt über eine Bank machen, weil sich durch dieses Wachstumschancengesetz letztlich viel gedreht hat. In der Zeit vorher habe ich sehr wohl schon mit einer Holding zum Beispiel intensivere Gespräche geführt oder auch mit zwei DAX-Konzernen intensivere Gespräche geführt oder auch mit einem internationalen Aktienunternehmen. Diese Gespräche sind dann letztlich daran gescheitert, dass man eben doch auf unterschiedlichen Visionen ist und unterschiedliche Zukunftsszenarien sieht. Also beispielsweise wurde mir letztes Jahr im Sommer angeboten, meine Assets, meine Patente abzukaufen, einfach zu kaufen, ein Asset-Deal für 1 Million Euro. Das habe ich dann ausgeschlagen. Ich muss sagen, 1 Million Euro ist zu wenig. Ich bin jetzt für dieses Startup viele, viele Jahre lang durch die Hölle gegangen und lass mich da jetzt nicht mit 1 Million abspeisen. Aber und was ist der Hintergrund von demjenigen, der dir das geboten hat? Weil das ist ja für uns eine gute Fährte, für wen sowas spannend sein könnte. Also ist das jemand, der aus der Industrie kommt, aus der Kaffeeindustrie? Ja, das war eine Holding und denen gehört ein Kaffeeprodukt, um es mal so zu sagen. Mm. Okay. Also mein Gefühl wäre auch, ich glaube, dass du jetzt hier zwei Wege einschlagen kannst. Du hast das ja eben auch schon richtig gesagt. Das eine, wenn man das Ganze als Zwischenfinanzierung sieht, ne, als Liquiditätsbeschaffung sieht, dann könnte man tatsächlich gucken, ob man dann Bankpartner kriegt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ne, sondern das Problem ist, du bist da, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wenn du jetzt einen coolen Businessplan schreibst, irgendwie, wo das sich dann alles rechnet und so, dann kommst du in die Existenzgründungsfinanzierungsabteilung, vielleicht noch mit einer Bürgschaftsbank gekoppelt, das ist ja eigentlich eine ganz gute Einrichtung in Deutschland, muss dann eine Bürgschaft für 60-80% aufnehmen, die der Bank dann als Sicherheit dient. Aber es könnte sein, dass eine Million für eine Anlage, wo man auch jetzt noch nicht nachweisen kann, dass das nachher gekauft wird und so, dass das einfach eine zu große Hausnummer ist für das Thema Existenzgründungsfinanzierung einer Bank. Das wäre erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, wirklich eine Bank, die jetzt einfach nur sagt, das ist jetzt eine Zwischenfinanzierung und ich finanziere nicht die Existenzgründung, sondern ich finanziere den Anlagenkauf und dann wenn dann das Geld über das Finanzamt so zurückkommt, was die ja steuerlich prüfen lassen können, ob das irgendwie Bestand hat, deine Interpretation, dann hole ich mir das Geld von der Person wieder. Klingt für mich ziemlich originell. Könnte man vielleicht so im Anlagen-Factoring-Geschäft oder so, keine Ahnung. Es gibt ja im E-Commerce so Warenvorfinanzierer, das passt jetzt hier nicht, aber die gehen so ein bisschen härter an den Wind. Vielleicht könnte da was gehen, aber da in dem Bereich des Banking kenne ich mich zu wenig aus. Wenn einer der Hörer das besser einschätzen kann, immer her damit, mit der E-Mail. Und dritter Weg wäre jetzt, und das ist, glaube ich, das, worauf ich setzen würde, und diese Indikation von, dass jemand das abkaufen wollte, zeigt das auch so ein bisschen, wäre eigentlich jetzt ein strategischer Finanzierer. Also jemand, dem es eher darum geht, das Produkt nachher zu verwerten und für den diese Zwischenfinanzierung, die jetzt durch diese Finanzamtssicherheit, wie du das nennst, vielleicht etwas weniger risikoreich geworden ist und damit ist das für dich Rückenwind. Aber dem es eigentlich darum geht, dass das Projekt erfolgreich ist und dass er das selber dann lizenzieren kann und vielleicht dann seinem Kaffee oder seinem Kaffeemaschine einen Wettbewerbsvorteil für eine neue Zielgruppe. Ne? Das ist ja, diese Geschmackssachen sind ja häufig auch jüngere Zielgruppen. Und eine Filterkaffeemaschine ist ja jetzt gerade, wird glaube ich demnächst wieder modern, aber war jetzt in den letzten Jahrzehnten eher ja so ein Oma-Produkt. Ne? Und das könnte natürlich, da könnte eine strategische Musik drin sein. Und deswegen würde ich sagen, da musst du Türklinken putzen jetzt. Da werde ich jetzt Türklinken putzen. Da hast du natürlich recht, Jan. Den richtigen Finanzierer jetzt zu finden, wie du es richtig gesagt hast, man kann es entweder rein aus einer Finanzperspektive betrachten, als Darlehen mit Rendite. Und dann sprechen wir über einen Zins. Oder man kann es strategisch betrachten und jemand geht mit rein und akzeptiert die Sicherheiten. Übrigens, was wir vorhin erwähnt haben mit dem Einzelunternehmer, selbstverständlich gründet man dann eine GmbH, aber diese negative Steuerrückerstattung ist ja der zentrale Punkt, der funktioniert sowohl bei Kapitalgesellschaften, ja, wie auch bei Personengesellschaften. Hast du recht, ja. So, und da draußen sind ja viele Menschen, die deinen Podcast hören. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der das richtige Finanzierungsprodukt dazu anzubieten hat. Und bei mir steht jetzt sehr bald der Bescheid aus, den ich dann bekomme vom BSFZ. Das ist diese zuständige Behörde, die die Forschungs- und Entwicklungszulage genehmigt und eben auch dann mit diesen ganzen Umständen. Genau, das ist, glaube ich, ein Teilaspekt vom Ganzen. Ne? Also ich glaube, die Sonderabschreibung bekommt man auch unabhängig davon, ob das genehmigt wird oder nicht. Das ist ja ein anderer Teil, das ist quasi auf ein anderes Gesetz. Nee. Okay, das hängt zusammen nach meinem Wissensstand. Du musst gewissermaßen den Bescheid vom BSFZ bekommen, dass du ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt machen darfst, und die wiederum korrespondieren mit dem Finanzamt. Und dann stellt das Finanzamt auch für dieses Forschungs- und Entwicklungsvorhaben einen Bescheid aus, dass der unter die Gesetzeslage des Wachstumschancengesetzes fällt. Okay, das ist wirklich spannend. Also das recherchiere ich auf jeden Fall nochmal nach. Wenn das so ist, dann habe ich tatsächlich, obwohl ich das auch oft versucht habe zu lesen, das Wachstumschancengesetz, das habe ich dann nicht so rausgelesen. Haben dann, glaube ich, noch nicht besonders viele rausgelesen. Aber Chapeau, wenn das so zutrifft, dann ist es ja tatsächlich eine neue Finanzierungsform für neue Entrepreneure. Für Entrepreneure, die neue Dinge machen, mit direktem Scheck vom Finanzamt. Gut, aber ich fand deinen Brief gut, innovativ. Ich finde, wenn du bei anderen so recherchierst, wie du das jetzt bei mir gemacht hast, also die Papierfabrik, das passt ja jetzt nicht so richtig, weil die macht Verpackungspapier und so, aber fast. Und wenn du jetzt dir in der Branche des Kaffeemarktes deutschen Hersteller von oder europäischen Hersteller von Kaffee, die europäischen Hersteller von Kaffeemaschinen und so, wenn du da ein bisschen ein paar Schüsse abgibst, glaube ich, hast du zumindest eine respektable Chance, dass jemand da drauf geht. Ich würde gar nicht unbedingt jetzt in diese Innovationscamps irgendwie Pitch-Wettbewerbe und so, ne? Das ist häufig, wie wie soll ich das sagen? Also das hat häufig nicht wirklich Vorstandspower. Das muss man zumindest sich dann angucken. Also das ist häufig so ein bisschen Innovationsbusiness, sage ich mal. Da wollen die zeigen, dass sie irgendwie innovativ sind. Aber ob die dann wirklich, ob sich dann die Kooperationen da wirklich in der Firma durchsetzen, da habe ich ja auch mal einen Podcast gemacht, wo es so ein bisschen darum geht, irgendwie, dass in vielen Firmen natürlich Innovationen, die von außen kommen, auch erstmal in Frage gestellt werden, weil sie ja die eigene Innovationsabteilung in Frage stellen. Also es ist mikropolitisch ganz schön komplex. Deswegen hat es durchaus eine Berechtigung, einfach mal an den Marketingvorstand, würde ich glaube ich als erstes nehmen, an den ranzugehen und sagen, wollt ihr euer Produkt nicht dem neues USP geben? Ja, danke für deinen Rat. Dem werde ich auch nachkommen. Diese Ansprache bei dem richtigen Adressenten ist tatsächlich essentiell wichtig. Ich habe schon festgestellt in der Vergangenheit auch, dass wenn man eben beim Falschen landet, dass es dann auch nicht funktioniert. Und es ist leider gar nicht so einfach, bei der richtigen Person zu landen. Die sind auch nicht immer so zugänglich für innovative Startup-Ideen. Aber danke, ich werde es auch weiterhin probieren. Also was da vielleicht noch ein Schlüssel ist, ich hatte irgendwie, ich glaube, das ist auch schon eine Weile her, Vertriebstraining von einem, mit dem habe ich auch mal einen Podcast gemacht, Martin Strauß, einer der meistgehörten Podcasts, weil er wirklich auch ein toller Vertriebler ist und da so ein bisschen beibringt, wie man das denken könnte. Und ich weiß noch, als ich mein erstes Training bei dem hatte, ging es auch darum, Vorstände von Sparkassen damals anzurufen. Und was ich da gelernt habe, war, dass die Vorstandsassistenten, Assistentinnen, die Vorstandssekretäre, Sekretärinnen, das sind natürlich absolut zentrale Schaltstellen, die Informationen durchlassen oder nicht. Und die nicht nur höflich behandeln, sondern auch von denen Rat zu holen, mit denen ins Gespräch zu gehen. Sagen Sie mir doch mal, Sie kennen sich doch irgendwie gut aus bei den verschiedenen Vorständen der Firma. Wer wäre für dieses Thema der Richtige? Ist der Vorstand, für den Sie jetzt arbeiten, der Richtige? Es geht darum, und die sind blitzgescheit, ne? Viele von denen verdienen mehr Geld als ich als Geschäftsführer, also weil die blitzgescheit sind. Und da reinzugehen und zu sagen, helfen Sie mir mal, und dann hast du auf einmal, warten die auf den richtigen Moment, die entscheidende Person, ihre Chefin, ihren Chef anzusprechen, während sie sonst das irgendwie gar nicht weitergeben oder nur so mit in den Ordner packen. Also da, du bist ja ein charmanter Mensch, da reinzugehen, das rate ich dir. Ja, danke für den Tipp, Jan. Das ist natürlich auch ein berechtigter Ansatz, ein Modell. Aber vielleicht wir könnten mal kurz den Fokus darauf richten, dass wir in unserer deutschen Wirtschaft eigentlich sehr wohl solche Innovationen, solche neuen Geister, diesen neuen Spirit brauchen und da vielleicht mal dazu aufrufen können, dass mehr auf dem Executive Level sich öffnen gegenüber Dritten und solche Sachen eher als Chance begreifen. Ein Growth Mindset sollte sich da mal ein bisschen verbreiten und weniger ein Fixed Mindset. Absolut, dass auch dieses Wort Entrepreneur, was du eben ja selber für dich in Anspruch nimmst, da geht es ja darum, dass man Dinge kombiniert, dass man sie nicht alles neu erfinden muss, sondern aus einem Markt in den anderen was reinhebt und damit Innovationen auch weniger teuer und weniger schwierig machen. Bin ich total bei dir. Du musst allerdings eins entschuldigen, ne? Das kenne ich zum Beispiel auch jetzt irgendwie aus diesem Papierhintergrund. Viele deutsche Mittelständler funktionieren einfach sehr gut. Die haben Produkte, die sind im Markt, die wachsen, die verdienen gut. Und in so einer Situation gleichzeitig versucht man, dass man nicht zu viele, zu großen Wasserkopf hat, nicht zu viele in der Verwaltung hat. Das heißt ja andersrum formuliert aber auch, die man hat, die machen das, was man kann, besser und besser. Und in dieses Ökosystem, kann man das vielleicht nennen, jetzt mit was ganz Neuem, was quer liegt, reinzukommen, das ist auch schwierig. Das ist für beide Seiten schwierig. Ne? Du musst ja, also die sind ja alle verzielt auf was ganz anderes. Und auf einmal kommt da so ein Typ von der Seite mit einer verrückten Idee, die ist noch nicht mal aus dem eigenen Haus. Wenn man aus dem eigenen Haus sie hat, dann kann man Bündnisse schließen, dann kann die Innovationsabteilung mit der Marketingabteilung sagen, gemeinsam, komm, wir gehen jetzt und überzeugen den VV. Hier kommt so ein Nobody und braucht jetzt irgendwie Schützenhilfe und weiß nicht, wer die starken Leute sind. Und wenn er sich mit den schwachen Leuten verbindet, dann verliert er es. Und wenn er sich mit den starken Leuten verbindet, sind die vielleicht schon nicht so stark, weil sie gerade ihre Sache so gut machen, haben es gar nicht nötig. Die können sich ja nur blamieren mit dir. Also so ist die Mikropolitik. Ja. Jan, darf ich da... Das muss man verstehen. Das muss man verstehen. Darf ich da ein anderes Bild zeichnen? Gerne. Du hast gerade die Papierindustrie Deutschland erwähnt, den Mittelstand und dass es denen ja so gut geht. Und dass die toplaufende Produkte haben im Markt und keine Veränderung brauchen. Also 2024 habe ich einen anderen Eindruck von der deutschen Wirtschaft. Und gerade Papierherstellung ist ein energieintensives Geschäft. Und mir für mich, aus meiner Perspektive, sehen die Zukunftsaussichten für die Papierbranche nicht per se besonders rosig aus in Deutschland. Nur so viel erstmal als ersten Punkt. Nee, da hast du total recht. Klar, da gibt es Transformationshausaufgaben, die gerade diese energieintensiven Branchen besonders haben. Das heißt nur leider für dein Thema, dass sie gerade irre viele Hausaufgaben haben. Die müssen irre viele Sachen gerade sowieso machen. Ökologische Regulierungen, 3, 4, 5 verschiedene neue Gesetze, die man erfüllen muss. Und das führt auch nicht gerade dazu, dass sie super heiß sind auf eine neue Innovation von der Seite. Das Gejammer über, dass es der deutschen Industrie und so weiter nicht so gut geht, ist natürlich auch Verbandsarbeit, ja. Und damit macht man Druck auf die Politik. Aber es gibt natürlich im Mittelstand unglaublich viele, wahrscheinlich die ganz, ganz breite Mehrheit, denen es richtig gut geht. Die nur nicht das Gejammer irgendwie, das Gejammern haben die halt delegiert an die Verbände. Und die selber irgendwie machen ihre Hausaufgaben, versuchen die Transformation hinzukriegen, optimieren sich. So, ne? Also, das ist, wer sind wir, dass wir jetzt hier sagen irgendwie, hey, ihr habt irgendwie Probleme. Klar, der deutsche Standort könnte offener für Change sein oder so. Ich will dir ja nur beschreiben, in was für ein Setup du da reinkommst und was dir vielleicht hilft, die richtigen Worte zu wählen und dich nicht so als Heilsbringer, sondern... Vielleicht können wir mal gemeinsam prüfen, ob das in Ihrem Setup gerade eine mögliche Chance ist. Ja, ich greife das jetzt mal auf, Jan. Und zwar, mir wurde ja von einem großen Kaffeefilterhersteller dann berichtet, auf meine Anfrage, ob man zusammenarbeiten möchte, dass sie also keine Geburtshilfe leisten, aber das Startup natürlich gerne kaufen, wenn ich ein paar Millionen Umsatz gemacht habe. Das ist natürlich schon diese Manager-Arroganz, die einem entgegenschlägt. Deswegen, ich kenne sehr wohl diese Positionen. Aber ich möchte da eben auch kurz aufgreifen. Das Thema Aromafilter, ja, das ist meiner Meinung nach der logische Entwicklungsschritt aus dem Produktlebenszyklus des Kaffeefilters. Ja, und dieser große Kaffeefilterhersteller hat den verschlafen, hat den nicht gemacht, wollte den vielleicht nicht machen, hat das auch nicht patentrechtlich geprüft oder zumindest nicht ausreichend geprüft, weil ansonsten hätte ich ja jetzt kein Patent darauf. Und das ist eben dieser schmale, kleine Platz, dieser Spot, in den dann ein Entrepreneur hereintreten kann und kann dann eine Marktlücke, dort kann dann einen neuen Markt kreieren. Ja? Und das ist dann... Das ist auch unsere Aufgabe als Entrepreneure, ja? Und das ist das, weswegen ich Ideencoach mache, weil mir das natürlich Spaß macht. Und diese Lücken, diese Weiterentwicklung und so, da bin ich total bei dir. Trotzdem, ich bitte darum, die Rationalität der Partner... Also nicht zu glauben, dass die alle irrational und arrogant sind, sondern viele von denen sind richtig gut in was ganz anderem. Und für die jetzt zu sagen, ah, ich werde jetzt auf einmal mal Entrepreneur-Förderer und ich mache jetzt mal auf einmal eine Startup-Unit auf und so weiter, das ist ja, das wäre ja auch wahnsinnig arrogant. Ja, da gibt es andere, die seit Jahrzehnten, unter anderem ich, die seit Jahrzehnten versuchen auf Plattformen und Prozesse und wie kann man Entrepreneure helfen, wie kann man sie supporten, wie kann man sie in den Markt bringen. Und das ist ja nicht deren, das, was die besonders gut können. Also mir geht es nur darum, dass man sich in der Partnersuche besser tut, wenn man versucht, da bin ich ja organisationssoziologisch geprägt, immer davon auszugehen, dass die andere Seite rational handelt. Und es, auch wenn der Ton dann manchmal vielleicht der falsche ist, aber dass es erstmal, man unterstellt, dass es sinnvoll ist, wie die handeln und man dann guckt, wie kann man das eigene so einfliegen, dass es in deren Rationalität irgendwo reinpasst. Vielleicht gibt es dann eben eine Innovationsinitiative und man bietet denen an, die eigene Innovation als deren Innovation zu verkaufen oder wie auch immer. Und das weiß dann vielleicht eine Vorstandsassistentin, Assistent, wo ist jetzt die Einflugschneise? Absolut, ja. Wir sprechen da über Mindset, wie wir schon vorhin kurz angetriggert haben. Es gibt im Endeffekt in den Wirtschaftswissenschaften diese zwei großen unterschiedlichen Betrachtungen zwischen Keynes und zwischen Hayek. Und eine kompetente Führungskraft, auch eine Assistentin eines kompetenten Führungskraft, hat ein so großes Weltbild und so große Kompetenzen, die den Markt kennt, die Veränderungen, die Bewegungen wahrnimmt und weiß dann sehr wohl, wenn sinnvolle Ausgründungen, Beteiligungen anstehen, was sinnvolle Produkte sind. Und es gibt eben die eher auf der Schiene von Keynes sind, die Etatisten, die der Meinung sind, dass alles nur von oben einen Geldregen braucht und dann wächst das. Hayek wächst von unten nach oben, Keynes von oben nach unten. Das sind eben diese zwei großen Mindsets. Und da muss ich gewissermaßen die Leute treffen, die auch Marktwirtschafter sind und eben keine Staatswirtschaftler. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich Mindset. Das ist dann auch eine Frage, wie man gerade aufgestanden ist an dem Tag und wie das Jahr gerade läuft und ob man beruflich gerade völlig überfordert ist oder Bock hat, was Neues. Ne? Da kommt vieles zusammen, abgesehen von dem ideologischen Mindset, will ich das mal nennen, oder dem theoretischen Mindset. Gut, Carsten. Also auf jeden Fall spannende Idee. Könnte wirklich die Kaffeefilterindustrie neu aufstellen. Ganz toll, dass du das so weit gebracht hast. Und deswegen glaube ich, dass jetzt mit ein bisschen Türklinken putzen und ein bisschen das Fenster auf Opportunities, Window of Opportunities nennen die Engländer das Fenster, wo die Chancen reinkommen, das musst du halt möglichst lange aufhalten. Ja, das hat mir mal ein Typ erzählt, der hat eine Werft für schnelle Segelboote aufgebaut. Und die erste Chance war halt, dass ein Wohnwagenhersteller diversifizieren wollte. Und die hat er genommen und hat mit dessen Geld diese Werft aufgebaut und hat dann the Window of Opportunity offen gehalten. Und irgendwann hat das an einen der größten Segelboothersteller der Welt verkauft. Aber er sagte, ich musste es halt viele Jahre offen halten, damit jemand durchfliegen kann. Ne, das fand ich so toll. Und so ist bei dir auch. Aber man muss natürlich auch versuchen, die Chance zu erhöhen, dass jemand durchfliegt. Und deswegen schreib viele intelligente Briefe, ruf die Vorstände an, probier die Marketingvorstände aus, aber probier auch alle anderen aus. Wer weiß, welche Rationalität gerade getriggert wird. Suche Verbündete. Geh dafür vielleicht auch auf Messen, auf Plätze, wo du schnell viele Gespräche führst und dann wirst du jemanden finden, der durch dein Fenster fliegt, durch dein Window of Opportunity, was du klar zu bieten hast. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und keep in touch und erzähle uns, wie es weitergegangen ist. Danke, Jan, dass ich dabei sein durfte. Hoffe, du konntest auch was mitnehmen mit dem Wachstumschancengesetz, deiner Paradedisziplin. Absolut. Ich schreibe noch gleich an meinen Steuerberater, ob er das auch genau. So sieht. Und genau. Genau, würde mich auch interessieren, eine Einschätzung zu dem Wachstumschancengesetz auf jeden Fall von deiner Agentur. Der Ideencoach-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.